hat sie nie hereingelassen. Darum. Auf seine weißen Schultern warf durchs Fachwerk der Blätter die Sonne flitterndes Gold, tanzende Münzen. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 2, Nestor. Mit Erzähler Manfred Zapatka, Jens Harzer als Stephen Dedalus, Jürgen Holz als Schuldirektor Garrett Deasy sowie viele andere. Ton Andreas Meinetzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.